ein unerfüllter Traum. Wem kannst du schon vertrauen? Auf wen kannst du noch bauen? Denn heutzutage diese Frauen, sie sind alle kopfgefickt, finden es cool, machen auf Bitch. Doch Bitch nimmt dir den Strick, sonst übernehme ich das für dich. Ekel ab, wie du so tickst, Fotomodel bist du nicht. Instagram und ein paar Klicks machen dich nicht zu dem Chick, dass ein edler Mann sich bringt. Denn einfach und verschlicht und immer im richtigen Licht soll meine Frau für mich erstrahlen. Diese Nutz lässt sich bezahlen, doch du Nutz hast nur einen Schaden. Und ich muss dir hiermit sagen, ich kann deine Fresse nicht ertragen. Egal wie geil du dich fühlst, deine Bilder schon, die mich nicht berührt. In keinster Weise bekomm ich das Gefühl, dass ich dich haben wollte. Du bist ne Hure und ne Hure ist nichts wert. Du bist ne Schlappe, was ist in deinem Kopf verkehrt? Du bist ne Fatze, also tu nicht so, als wär nichts wert. Du bist der Dreck in meinen Augen und nicht mehr. Ich will dich tot.